Erster flieht aus Jerusalem, ihr Leute von Benjamin. Blast die Trompete in Tekoa und macht ein Zeichen über Bet-Kerem. Denn große Gefahr und Zerstörung kommen aus dem Norden. Zweiter, ich werde die schöne und verwöhnte Stadt Zion zerstören. Dritter, Hirten kommen mit ihren Herden zu ihr. Sie bauen ihre Zelte rings um die Stadt auf. Jeder Hirte lässt seine Tiere dort grasen. Vierter, bereitet euch auf den Kampf gegen sie vor. Wir wollen am Mittag angreifen. Aber der Tag geht schon zu Ende. Die Schatten am Abend werden lang. Fünfter, los, wir greifen in der Nacht an und zerstören ihre Paläste. Sechster, denn so spricht der Herr, fällt ihre Bäume und baut einen Wall gegen Jerusalem. Diese Stadt muss bestraft werden. Überall in ihr gibt es Gewalt. Siebter, wie ein Brunnen sein Wasser frisch hält, so hält die Stadt ihre Schlechtigkeit frisch. Man hört dort Gewalt und Unterdrückung. Ich sehe immer Leid und schlechte Behandlung. Achter, lass dich warnen, Jerusalem. Sonst wende ich mich von dir ab. Dann mache ich dich zu einer Wüste, wo niemand mehr wohnt. Neunter, so spricht der Herr, man wird die Reste Israels genau durchsuchen. Es ist wie ein Winzer, der immer wieder nach den Trauben sucht. Zehnter, aber zu wem soll ich sprechen? Wer wird auf meine Warnung hören? Ihre Ohren sind verschlossen, sie können nicht zuhören. Sie lachen über das Wort des Herrn und mögen es nicht. Elfter, ich bin voller Zorn des Herrn. Ich versuche umsonst, ihn zurückzuhalten. Der Zorn wird über die Kinder auf der Straße kommen und über die jungen Männer. Männer und Frauen werden betroffen sein, auch alte und sehr alte Menschen. Zwölfter, ihre Häuser, Felder und Frauen werden anderen gehören. Denn ich werde die Bewohner des Landes bestrafen, spricht der Herr. Dreizehnter, alle, vom Jüngsten bis zum Ältesten, wollen nur Geld. Propheten und Priester lügen und betrügen alle. Vierzehnter, sie wollen den Schaden meines Volkes schnell heilen. Sie rufen, Frieden. Frieden, aber es gibt keinen Frieden. Fünfzehnter, sie sollten sich schämen für ihre schlimmen Taten. Aber sie schämen sich nicht mehr. Sie wissen nicht, was Scham ist. Darum werden sie fallen, wenn die Zeit ihrer Bestrafung kommt, spricht der Herr. Sechzehnter, so spricht der Herr, geht zu den Wegen und schaut. Fragt nach den alten Pfaden, wo der gute Weg ist. Geht diesen Weg, dann findet ihr Ruhe für eure Seele. Aber sie sagten, wir wollen diesen Weg nicht gehen. Siebzehnter, ich stellte Wächter für euch auf. Sie sollten auf den Klang der Trompete achten. Aber sie sagten, wir wollen nicht zuhören. Achtzehnter, darum hört zu, ihr Völker. Und ihr Gemeinden, seht, was sie tun. Neunzehnter, höre, Erde, ich bringe Unglück über dieses Volk. Das ist die Folge ihrer bösen Pläne. Denn sie haben nicht auf meine Worte gehört und meine Lehre abgelehnt. Zwanzigster, was nützt mir Weihrauch aus Saba? Was nützt mir Zimt aus einem fernen Land? Eure Brandopfer gefallen mir nicht. Eure Schlachtopfer sind mir nicht angenehm. 21. Darum spricht der Herr, ich werde diesem Volk Hindernisse in den Weg legen. Väter und Söhne werden darüber stolpern. Ein Nachbar wird mit dem anderen sterben. 22. So spricht der Herr, ein Volk kommt schon aus dem Norden. Eine große Nation erhebt sich vom Ende der Erde. 23. Sie tragen Bogen und Speer. Sie sind grausam und haben kein Mitleid. Ihr Lärm ist wie das Meer. Sie reiten auf Pferden, bereit zum Kampf gegen dich, Stadt Zion. 24. Wir haben die Nachricht gehört. Unsere Hände sind schwach. Angst hat uns gepackt. Wir zittern wie eine Frau bei der Geburt. 25. Geht nicht nach draußen. Geht nicht auf die Straße. Denn der Feind hat ein Schwert. Überall ist Schrecken. 26. O mein Volk, zieh Trauerkleider an und wälze dich in der Asche. Trauere wie um den einzigen Sohn. Klag sehr bitter. Denn der Zerstörer wird dich plötzlich angreifen. 27. Ich habe dich als Prüfer für mein Volk eingesetzt. Du sollst ihr Verhalten kennenlernen und prüfen. 28. Sie sind alle große Rebellen und reden schlecht über andere. Sie sind wie Kupfer und Eisen. Sie sind alle Zerstörer. 29. Der Blasebalg blies. Das Feuer sollte das Blei reinigen. Aber man hat umsonst geschmolzen. Die schlechten Teile ließen sich nicht trennen. 30. Man nennt sie verworfenes Silber. Denn der Herr hat sie abgelehnt.